Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 37 des Gabelbissen-Podcast. Die heutige Folge steht mal wieder ganz im Zeichen der Kategorie Nachgefragt. Und zwar werde ich mich gemeinsam mit Kerste, Lotte und Ewald dem Thema Kochen wie damals widmen. Wir beschäftigen uns mit Sachen wie: Wie hat man eigentlich damals auf so einem Feuerherd gekocht? Wie ging man mit Resten um? Wie hat man was haltbar gemacht? Etc. etc. Gekommen bin ich auf das ganze Thema durch den Ewald. Er hat mich vor einiger Zeit mal darauf angesprochen, dass in seiner Heimatgemeinde in Langau bei Geras, das ist in Niederösterreich, das Thema Kochen wie damals behandelt wird. Sprich, es ging bei dem Projekt oder geht bei dem Projekt darum, der heutigen Generation zu zeigen, wie hat man eigentlich damals gekocht, wie aufwendig war das im Vergleich zu unseren Kochtechniken. Ein sehr interessantes Thema und so haben wir uns gedacht, machen wir doch mal eine Podcast-Folge darüber. Ja, somit würde ich vorschlagen, ich rede jetzt nicht lang weiter, ich nehme euch mit auf eine kleine kulinarisch-historische Reise. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wir befinden uns hier in der Küche von Langau und an meiner Seite befinden sich der Ewald, die Lotte und die Kerstin. Also hallo einmal in die Runde. Hallo. Und ich würde einmal vorschlagen, wir fangen mit einer kleinen Vorstellung an, damit ihr wisst, wer oder wie die ganzen Leute hier mit dem Projekt in Berührung gekommen sind. Ich würde mal sagen, Ladies first, fangen wir bei dir an, Kerstin. Also ich bin zu dem Projekt gekommen durch die Landjugend in Langau, weil ich dort Leiterin bin und der Verein eigentlich an mich herangetreten ist und gemeint hat, ob wir das gemeinsam, das Kochen im Wandel der Zeit, mit der älteren Generation gern machen würden. Und so sind wir einfach zu dem Projekt gekommen und es hat uns auch super viel Spaß gemacht und wir sind jetzt schon gespannt, was wir da heute noch alles davon wissen und wie wir uns da jetzt noch schön drüber unterhalten können, ein paar Wochen später. Sehr gut, bitte. Ich bin dazugekommen vom Freizeitmuseum Langau. Wir haben das von der Dorferneuerung, haben wir ein Projekt gehabt, Kochen im Wandel der Zeit. Und da haben wir uns eben Gedanken drüber gemacht und mit der Jugend da zu kochen, vorher zu diskutieren. Und dann haben wir einen Abend oder einen Nachmittag miteinander gekocht, was sehr positiv von beiden Seiten angenommen worden ist. Wir werden heute auch drüber reden, was eigentlich nicht so zum Reden gekommen ist bei diesem Nachmittag, wie man früher haltbar gemacht hat. Mhm. Das war nämlich nur eine kurze Diskussion zu Beginn dieses einen Nachmittages. Okay, dann haben wir heute wirklich wunderbare Gelegenheit, dass wir da ein bisschen mehr ins Detail schauen können. Mhm. Ja, und last but not least hätte ich noch den Ewald. Wie bist du echt zu dem Projekt gekommen oder was hast du damit zu tun? Ja, ich bin auch über den Verein, über den Museumsverein vom Freizeitmuseum, in dem wir uns eben heute befinden. Ich bin der Vize-Obmann und habe natürlich auch mit der Dorf- und Stadterneuerung viel zu tun und bin da involviert gewesen. Und weil ich selber gerne koche, hat mich das natürlich stark interessiert und darum habe ich mich da auch sehr eingebunden. Mhm, schön. Ich nehme an, kochen tut ja jeder bei uns in der Runde recht gern, nehme ich mal an. Ja, das ist richtig. Ja. Ich koche ja auch sehr gerne. Ja. Gern, das hört man gern. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir gleich mit an der ersten Themen an. Und zwar, ich sehe da zu meiner Linken einen wunderbaren Ofen, den, ich glaube, der Ewald oder die Lotte, weiß nicht, wer den eingeheizt für euch beiden. Auf jeden Fall, der wurde extra eingeheizt, man riecht es auch, man hört es immer wieder knistern. Und ja, wie kann man sich eigentlich vorstellen, dass mit so einem Ofen damals gekocht wurde? Weil ich kenne es nur modern, entweder mit Gas, mit Elektro oder Induktion, wo man die Temperatur schön regeln kann, damit was nicht anbrennt, die Milch oder das Nudelwasser etc. Also die Nudeln, nicht das Wasser. Wie kann man sich das bei so einem alten Holzofen eigentlich vorstellen, dass man da gekocht hat? Also ich glaube, dass die Leute damals sehr viel Routine gehabt haben. Die haben den Ofen ganz genau gekannt. die haben ja genauso auch Brot backen müssen, wo sie das Feuer gemacht haben. Und die haben das Gespür ganz einfach gehabt. Die haben ja dafür auch keinen Elektroofen gehabt. Die haben ihn vielleicht, wenn sie einen gehabt haben, nur dann im Sommer verwendet, wenn es sehr heiß war, wo dann nicht eingeheizt worden ist. Weil man kann sich schon vorstellen, wenn da eingeheizt worden ist, draußen ist es heiß gewesen, die gekocht hat, die ist ganz schön in Schwitzen gekommen. Und die hat ganz einfach mit dem Ofen beim Feuer direkt, war es halt am heißesten. Und wenn das auf der Seite dann gerückt worden ist, dort war weniger Hitze. Und ich glaube, dass die halt das ganz einfach so das Gespür dafür gehabt haben. Also man kann eigentlich sagen, dass Kochen damals um einiges schwieriger war als heute. Mhm. Würde ich sagen, weil man Temperaturregeln nur durch Verschieben macht, also das steht immer persönlich schon schwer aus. Mhm. Weil man muss ja wissen, wo ist denn jetzt wirklich kühler? Also ich könnte mir es bei mir jetzt nicht vorstellen. Ich stelle mir überhaupt sehr schwierig vor, das Backen in so einem Rohr drinnen. Wie man das gemacht hat, weil jetzt dreht man auf, stellt auf 160 und 170 Grad und früher, wie man eigentlich Kekse gemacht hat oder irgendeinen Strudel oder Kuchen, kann man nur vorstellen, dass das doch manchmal passiert ist, dass das auf einer Seite verbrannt ist und auf der anderen Seite noch roh war. Ne? Man hat bei diesem Ofen schon ein paar rudimentäre Regelungsmöglichkeiten. Ah, doch? Ja, na, man kann mal erstens regeln, indem man weniger oder mehr Holz reingibt. Okay, ja. Das dann, ist richtig. Dann kann man regeln. Es gibt bei jedem Ofen unten so eine zum Verschieben, je nachdem wie stark er ziehen soll. Also man kann unten aufmachen, dann geht mehr Luft rein, dann verbrennt es schneller, gibt mehr Hitze. Oder man macht eben zu, dann ist weniger. Oder man macht das Türl unten ganz auf. Ja, also das waren so rudimentäre Regelungsmöglichkeiten. Aber ersetzt natürlich nicht das Gefühl, das man dafür braucht. Das ist richtig. Ja, und ich glaube, es ist auch die Qualität des Holzes. Ne? Das war ja dann auch, weil manchmal war es vielleicht noch feucht oder manchmal war es wieder sehr trockenes Holz. Und es gibt ja auch die verschiedenste Hitze dann. Ne? Das ist richtig, ja. Und habt ihr eigentlich erst in dem Rahmen des Ganzen auch immer auf dem Holzofen kochen dürfen? Habt ihr euch herangelassen? Selten, aber doch. Ja, und wie war das Gefühl auf sowas? Es war ganz interessant, also das war eigentlich ja eins von den Themen, die uns am meisten interessiert haben, weil wir es eben doch nur anders kennen. Und wir haben dann aber auch gleich einmal gemerkt, dass es richtig schwierig ist und dass die Suppen dann gleich einmal übergangen ist oder anbrennt und wir haben uns dann doch eher wieder für die moderne Variante entschieden. Das kann ich verstehen. Ja, wenn ich das noch weiter so rumschaue und meine Blicke schweifen lasse, es gibt doch so einiges an Küchenwerkzeug. Nur, wie war das damals? Gab es da auch schon so eine Fülle, wie wir sie heutzutage kennen? Und was war da so mehr gebräuchlich? Also was hat man damals eigentlich so klassisch in einer Küche verwendet? Na, auf alle Fälle einmal einen Holzkochlöffel und einen Stampfer hat man gebraucht und vielleicht dann irgendwie noch einen Schneebesen und einen Schöpfer. Elektrische Küchengeräte hat es ja nicht gegeben. Damals hat man Teige noch alles mit der Hand abgerührt und das war natürlich hat man länger dazu gebraucht und dadurch war das Kochen auch viel längere Zeitspanne, was man dafür verwendet hat, nicht zum Kochen. Okay. Es hat dann später vielleicht noch so, zum Beispiel so handbetriebene Sprudler oder sowas gegeben. Ja. Wo man so ein bisschen die Technik dann eingesetzt hat. Ja. Genau. Und wir nehmen halt jetzt einfach den Pürierstab oder Kenwood-Chef, große Küchenmaschine und ratzfatz 5 Minuten fertig. Ja. Man gibt alles rein, geht raus, macht das nächste, ja, der rührt einstweilen und ist dann fertig. Ja, und der Kochen, wenn man das so zu, das ist im Laufe der Zeit ja wirklich einfacher geworden, dank elektronischer Hilfsmittel. Mhm. Das muss man schon sagen. Bei immer gleich bei früher Wochenplan, also wenn man kocht, schreibt man vielleicht einen Wochenplan. Was hat man klassisch früher so in der Woche gekocht? War das jetzt eher abwechslungsreich, hat man da halt eher auf spezielle Dinge geachtet, das hat weg müssen, hat man das gekocht. Wie kann man sich so damals vorstellen, was so in der Woche gegessen wurde? Nein, am Sonntag hat es auf alle Fälle Fleisch gegeben. Das war. Und dann hat man eigentlich sehr saisonal gekocht. Man hat geschaut, was gerade da ist. Wenn im Winter, wenn Fleisch da war, dann hat man natürlich öfters hat's auch Fleisch gegeben. Aber es waren sehr, sehr viele Mehlspeisen mit Schmoren, Grießschmoren, Erdäpfelschmoren. Also sehr viel mit Erdäpfeln ist gekocht worden. Viel mit Topfen, Milch. Topfen, Milch, also die Produkte, die alle verwendet worden sind, die man gehabt hat. Also die Bauern haben halt hauptsächlich dann, weil im ländlichen Raum waren halt mehr Bauern, klar, haben halt mehr eigene Produkte auch verwendet. Für den Eigenbedarf haben die auch produziert, nehme ich an. Und der halt keine Kühe gehabt hat, der ist halt dann irgendwo hingegangen, hat die Milch geholt, hat dann teilweise selber auch Butter gemacht und Topfen gemacht. Und Fleisch war dann wirklich nur für Sonntag vorbehalten und hat es auch einmal ausnahmsweise an anderen Tagen Fleisch gegeben. Also ich glaube, dass wir haben da gesprochen, dass es auch Fleisch gegeben hat, wenn Arbeiter da waren, also überhaupt wenn sehr schwer gearbeitet worden ist, dann hat es auch Fleisch gegeben oder eben Händeln oder Hühner, die auch gehalten worden sind. Hasen sind auch sehr viel verwendet worden und dann ist sehr viel auch mit Suppe gemacht worden, so Fleisch, so Händelsuppe, das ist alles verwertet worden. Also generell Fleisch, zum Thema Fleisch, geschlachtet worden, ist ja meistens selber. Also man hat damals nicht den Fleischhauer in dem Sinn gehabt, sondern hat das selber geschlachtet. Und das interessanterweise oder logischerweise hauptsächlich in der kalten Jahreszeit. Also das ist, ich glaube, irgendwann vor Weihnachten ist einmal geschlachtet worden und dann wieder zum Fasching und zu Ostern dann noch einmal. Genau. Damit, weil es im Sommer wird sich das nicht halten. Da hat man die Kühlschränke, so wie es jetzt gibt, nicht gehabt und hat natürlich eher in der kalten Jahreszeit Fleisch gehabt. Das ist klar, ja. Für uns war das beim diesem Projektnachmittag eigentlich sehr interessant oder eigentlich unvorstellbar, weil es ja jetzt mittlerweile ein Überangebot von dem Ganzen gibt und Fleisch ja beinahe fast jeden Tag am Küchentisch steht. Und ja, so den Bezug wieder einmal zu erkennen und zu erfahren, das war für mich eigentlich eins von den interessantesten Dingen in dem laufenden Projekt. Ja, das stimmt, wenn man es überlegt, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, was man so pro Woche kocht, ist eigentlich schon ein sehr hoher Fleischanteil dabei. Es ist egal, ob es jetzt Rind, Schwein oder Geflügel ist, aber Fleisch wird in unserer Zeit auch heutzutage sehr gern verkocht. Da kann man ja fast sagen, damals waren die Leute schon fast mehr Vegetarier, als sie heute eigentlich sind, wenn man es ganz streng sieht. Zeitweise auf jeden Fall. Ja. Vor allem im Sommer. Ja, klar. Aber die Ernährung war halt auch einseitiger. Nicht? Weil man hat dann im Winter das gegessen und dann Gemüse ist dann eigentlich nur Sauerkraut gewesen oder rote Rüben, ja, die natürlich eh sehr, sehr gesund sind. Erdäpfeln. Ja. Also man kann sagen... Äpfel, ja. An Obst, ja. Eigentlich nur Äpfeln und Birnen, die man gehabt hat. Also alles, was die Region hergegeben hat. Alles, was sie so ein bisschen im Keller gehalten hat, oder? Ja. Oder die man dann irgendwie eingerext hat mit dem Kirschenkompott oder die Gurkeln oder irgendein Gemüse noch eingelegt hat. Und das hat man dann im Winter halt dann gegessen. Das ist klar ein gutes Stichwort, einrechsen und so. Also das war die damalige Möglichkeit, die man genutzt hat, um, was ich jetzt einmal was vom Sommer, was man gelernt hat, wie Weichseln, Kirschen, was auch immer, wie man die auch im Winter essen kann, sehe ich das so richtig. Genau. Weil einfrieren war noch nicht möglich. War nicht möglich und wir haben da bei dem Projekt gehört, dass auch früher oder jetzt teilweise noch so, wenn ein Überschuss ist, zum Beispiel an Eier, werden die Eier eingelegt, also die Kalkeier. Wenn dann die Hühner wieder weniger legen und man wieder die Eier braucht, kann man die verwenden. Also nur zur Erklärung, da werden die Eier in einen gelöschten Kalk eingelegt. Mhm. Mhm, okay. Und das Ganze kommt in ein Glas oder wo kommt das rein? Okay. Und dadurch werden sie haltbar. Okay. Mhm. Mir vorher ist ja auch das Wort Einrechsen gefallen. Viele werden vielleicht mit dem Begriff jetzt nicht so viel mehr anfangen können, weil es heutzutage nicht mehr so üblich ist. Wenn vielleicht jemand kurz das Einrechsen mal erklären könnte, was das genau ist. Na, ich glaube, das heißt deswegen so, weil das Rex-Gläser waren, das war die Fabriks, die Marke. Die Marke. Die ja, Marke. So wie der Uhu wie der, und Uhu, der Klebstoff. Man hat, also ich kenne das hauptsächlich von den Kirschen, da hat man in die Gläser die Kirschen gefüllt, dann Zuckerwasser drauf, dann ist ein Gummiringel gekommen, dann wieder der Deckel und mit einer Spange zugemacht, dann hat es einen großen Topf gegeben, der ist bis zu einem bestimmten Grad erhitzt worden und eine bestimmte Zeit und dadurch war das dann haltbar. Und das hat man dann im Keller gestellt oder irgendeine Speisekammer. Und wenn man das im Winter gebraucht hat, hat man sich das genommen, hat es zum Grischmann dazu gegessen, zum Kaiserschmarrn. Mm. Da kriegt man gleich richtig Appetit. Ja. Das ist gleich mit Kochen, kommt mir gerade die Frage, ist eigentlich damals wirklich jeden Tag frisch gekocht worden? Oder hat es auch mal gegeben Zeiten, da hat man vorgekocht für was ich die nächsten Tage, das wirklich jeden Tag während da hinterm hergeschaut hat, das wirklich frisch zubereitet? Weil lang haltbar war ja was gekocht, ist dann sicher nicht so wie heute, dass ich es mal schnell in den Kühlschrank reinstelle oder so. Ja, also man kann sagen, es ist grundsätzlich ist schon immer frisch gekocht worden, aber es ist auch vorgekommen, dass man vorgekocht hat, vor allem wenn Erntezeit war, da waren halt alle voll im Einsatz und da hat es auch sein können, dass man halt vorgekocht hat, damit man, wenn eben Arbeit am Feld war, nicht hinterm Herd stehen muss und kochen muss. Das ist, also, glaube ich, da war andere Arbeit wichtiger zu der Zeit. Aber so grundsätzlich ist schon eher jeden Tag gekocht worden. Okay. Und es ist, glaube ich, auch aufwendiger gekocht worden. Also wenn ich an meine Oma denke, die hat um 9 Uhr Vormittag hat die schon angefangen zum Kochen, damit sie bis um 12 fertig wird. Und das kann man sich heutzutage ja nicht vorstellen, dass man 3 Stunden für ein Mittagessen braucht. Ne? Aber man muss sagen, dass halt diese Hilfsmittel damals auch nicht gegeben hat und es hat länger gebraucht, alles zum Kochen, zum Vorbereiten, weil teilweise auch frisch das Gemüse genommen worden ist, bis das geputzt ist und verwertet ist und gekocht ist. Ja, heutzutage geht man in den Supermarkt, kauft das frische Gemüse, muss man einmal nur kurz abbauschen und kann man eigentlich schon verarbeiten. Oder nimmt sie das Tiefkühlpackerl. Oder, genau, das Tiefkühlpackerl. Ja, was waren damals so an Beilagen üblich? Man heutzutage, wenn man so in Supermarktregalen schaut, es gibt eine große Auswahl an verschiedensten Nudeln, es gibt etliche Sorten von Reis, es gibt auf Weizen basierende Beilagen, es gibt Erdäpfel in zig Varianten mittlerweile und noch viele andere Sachen. Was waren damals so klassische Beilagen? Also in meiner Kindheit kann ich mich eigentlich nur erinnern, dass es Erdäpfel gegeben hat und selbstgemachte Nudeln. Also an Reis kann ich mich erst viel später erinnern. Das war dann, ja, irgendwann. Aber das war eine Sorte Reis. Und nicht, wie man heutzutage, ich glaube, 10, 20 oder 30 verschiedene Sorten kennt. Meine Mama hat mir noch einmal erzählt, sie haben als Kinder sehr viel auch Polenta gegessen, weil das damals auch verwendet worden ist. Ja, also der Grieß, eigentlich von Maisgrieß, ja. Dass der verwendet worden ist. Ja, sehr viel auch mit Mehl, Knödeln sind gewesen. Weil die waren ja dann manchmal sogar eine Hauptmahlzeit, Knödel, wenn da vielleicht ein bisschen Fleisch oder Gesöchtes drinnen war. Und das ist hauptsächlich dann Kartoffelknödel? Oder Semmelknödel. Oder Semmelknödel. Da ist das weiße Brot oder so verwendet worden. Die Reste davon hat man halt, wenn irgendwas übergeblieben ist, gleich geschnitten und hat dann aufgehoben. Dann sind einmal die Semmelknödel gemacht worden. Okay. Oder eben so Erdäpfelknödel mit Grammeln drinnen oder mit Fleisch. Gute gefüllte Knödel. Ja. Fleischknödel, das ist ja was, was ich persönlich gern esse. Was ich interessant gefunden habe, ist ja, heutzutage haben wir ja, wie du schon erwähnt hast, so auf getreidebasierte Beilagen, so Weizen. Ja, genau. Wie sagt man da? Dieser Ebleweizen, den man da kaufen Beispiel, kann, um eine Marke zu nennen. Nein. Oder den Obwohl die Bauern eigentlich Getreide gehabt haben, aber das haben sie nicht als Beilage gegessen. Okay. Dann eigentlich doch gleich verarbeitet worden, ne? Im Brot oder dann gleich weiter zu Semmeln, Knödeln. Aber direkt die Beilage passt nicht. Ja. Also kann man sagen, das, was in Holzack als alte Beilage verkauft wurde, ist eigentlich eher was Neueres, was die Bauern früher seinerzeit überhaupt nicht als Beilage gekannt haben. Okay. Ist interessant. Hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht gedacht, weil da wird ja oft geworben mit dem Waldviertler Urkorn, das man jetzt ja kaufen kann. Und ich dachte, okay, das ist halt, was man früher da gekannt hat, aber anscheinend war das dann doch nicht so. Aber klar, weil Mehl war ja doch eine wichtige Zutat, die man doch sehr vielseitig verwenden kann. Es kommt darauf an, bei uns hier war es nicht so. Es kann natürlich sein, dass im oberen Waldviertel vielleicht doch so war. Aber ja, stimmt, ganz regional bedingt war. Ja, das ist richtig. Es kann natürlich sein. Oder vielleicht auch, wo eine Mühle war, nicht? Und dass die dort hingegangen sind und haben sie das mahlen lassen dort oder... Nicht so dieser Urweizen, wie Amaranth und alles, was man jetzt eigentlich so als gesundes Produkt verkauft bekommt. Genau. Wenn ich da gerade so zum Holzofen rüberschaue, fällt mir ein, wie meine Großmutter immer erzählt hat, ja früher, da war das Fleisch viel gescheiter, das man da bekommen, das war der Bauchfleisch, das war das ganze Fetter, der Schweinebraten hat mehr hergeben. Und irgendwie hat es aus dem Holzofen einfach viel, viel besser geschmeckt. Jetzt wollte ich fragen, stimmt das wirklich? Könnt ihr mir das irgendwie bestätigen? Oder wie sind eure Erfahrungen im Zuge des Projekts mit sowas gewesen? Schmeckt es aus dem Holzofen wirklich besser? Und war damals das Fleisch gescheiter? Also, dass das Fleisch besser war, das wird schon so sein, weil die Tiere früher länger gefüttert worden sind und nicht so schnell wie heutzutage. Und noch an der Vergleich kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich schon sehr lange keinen Schweinsbraten aus dem Holzofen gegessen habe. Aber ich habe ihn einmal gegessen und der hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Und früher eigentlich bei Hochzeiten sind die Schweinsbraten immer aus dem Holzofen gekommen und die waren sehr gut. Und weil das Fleisch fetter ist, man hat ja damals auch das Fett und den Speck gebraucht, weil man damit Schmalz gemacht hat oder den Speck auslassen hat und Schmalz hat man zum Kochen gebraucht. Man hat Schmalz verwendet für Schnitzel, für Suppen, für Einbrennen, für Knödel. Es hat vielleicht noch eine Butter gegeben, aber es hat fast kein Öl gegeben oder Öl ist nicht gekauft worden und Margarine auch nicht. Man muss ja dazu sagen, die Leute haben halt auch früher die Tiere selbst gefüttert, die sie dann gegessen haben. Und die sind natürlich nicht mit irgendwas gefüttert worden, sondern mit relativ guten Dingen. Also die haben Erdäpfeln kriegt und Rüben und alles was es mögliche, in der Natur gegeben hat. Was es da gegeben hat, ja. Und sind auch natürlich sehr fett gefüttert worden. Ja. Aber trotzdem eher langsam. Also so wie heute die Tiere hochgezüchtet werden innerhalb von ein paar Wochen aufs richtige Gewicht war das nicht. Die haben da oft ein Jahr lang ein Tier angefüttert und dann erst geschlachtet. Und stressfrei auch geschlachtet, genau. Wie man jetzt öfters auch hört, die müssen stressfrei geschlachtet sein, damit das Fleisch auch besser schmeckt, weil das spürt man angeblich vom Geschmack her. Und jetzt habe ich jetzt auch vor kurzem gehört, die stressfreie Schlachten, da habe ich eine Führung gemacht beim Vulkanoschinken in der Steiermark, nur so ein kleiner Exkurs. Und dann ist eben der Züchter hat auch erklärt, bei ihm ist es wichtig, dass die Tiere langsam wachsen können, ein gutes Futter bekommen und eben dann stressfrei geschlachtet werden, weil, so hat es er erklärt, wenn die unter Stress geschlachtet werden, verkrampft das Muskelfleisch und dann auch wirkt sich das massiv auf den Geschmack aus, anstelle wenn es locker wäre beim Schlachten. So hätte mir das dort erklärt. Und zum Fett noch. Also ja. Die Tiere sind sehr fett gefüttert worden. Und wie die Lotte gesagt hat, man hat das gebraucht. Es ist ja das Fleisch dann zum Beispiel haltbar gemacht worden, indem es auch eingerext wurde. Okay. Also das gebraten und dann in so Rexgläser und das ist dann eben mit dem Schmalz aufgefüllt worden und dadurch war es dann auch haltbar. Mhm. Und so hat man trotz dem, dass man keinen Kühlschrank hatte, das Fleisch auch ein bisschen länger haltbar machen können. Okay. Also dazu hat man auch dieses viele Fett gebraucht. Okay, okay. Also war nicht nur das Suhen eine Möglichkeit, Fleisch haltbar zu machen, sondern eben auch das Einrechsen vom Fleisch, das Einmachen quasi. Genau, ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Und das hat man dann im Ganzen schon reingegeben in dieses Glas? Na, schon in Stücken. Also gewürfelt. Gebratenes Fleisch in Stücken reingeben und dann mit dem heißen Schmalz übergossen. Und ja, dann zumachen und das kühlt ab und okay. Dadurch haltbar. Interessant. Und ich nehme an, das Schmalz wird man dann auch für andere Sachen noch verwenden haben können, was ich Schmalzbrot oder zum Anbraten gleich. Genau. Also das ist nicht entsorgt worden, sondern ist wirklich nur verwendet worden. Es ist generell quasi alles verwendet worden. Also es ist da fast nichts weggeschmissen worden. Ja. Die Biokübel sind damals noch nicht übergegangen. Selbst mit dem Blut hat man dann eben eine Blunzen, eine Blutwurst gemacht. Oder? Ja, genau. Das erkenne ich aber auch nur von Erzählungen von meinem Großvater, dass die das am Hof seinerzeit noch selbst gemacht haben, die Blutwurst, also die Blunzen. Ja, wie du gesagt hast, alles verwertet. Ich nehme mal an, mit Resten, die hat man damals auch dann verwertet, wenn doch mal was vom Schweinsbraten oder von irgendeinem Gemüsegericht übrig geblieben ist. Hat man das dann am nächsten Tag gegessen oder hat man da ein eigenes neues Gericht dann wieder draus gemacht? Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, die damalige Resteverwertung? Also was ich mich so erinnern kann, das ist halt dann irgendwie gestreckt worden oder es ist was Neues gemacht worden. Man hat am nächsten Tag Knödel mit Ei gehabt und eine Milch dazu. Oder man hat mit dem Gemüse, hat es dann am nächsten Tag eine Gemüsesuppe gegeben. Oder mit Nudeln, dann irgendwie so abgeschmolzene Nudeln, wenn die übergeblieben sind. Oder sie sind dann in der Suppe reingekommen. Mit den Erdäpfeln ist ein Erdäpfelschmarrn gemacht worden. Vielleicht ein Ei drüber gegeben, Brot dazu. Und es hat auch wieder gepasst. Ja, nein, ist ja, sag ich immer, Resteküche ist was Herrliches, weil da entstehen so, meistens so tolle Gerichte. Mhm. Das einzige Problem, das ich damit immer habe, die sind unwiederbringbar. Also ich koche einmal irgendwas aus Resten, die uns überblieben sind vor der Woche. Das schmeckt uns ja, aber ich kann es nicht mehr kochen. Ich habe keine Ahnung, was ich da alles reingegeben habe. Und da gibt es jetzt sehr viele Sterneköche, die eigene Kochbücher auch machen. Und eben statt in die Biotonne, in die Küche und so. Und die machen eigene Rezepte auch mit Resteküche. Ah, das ist sehr gut. Habe ich jetzt gelesen. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, ein Umdenken ist jetzt schon da. Das ist gut, weil es wird einfach viel zu viel weggeschmissen. Wenn man so schaut, wie die Kerstin vorher gesagt hat, die Bierkübel gehen teilweise über. Das muss nicht sein. Nur weil es einen Tag alt ist, ein Lebensmittel, muss man es ja noch nicht wegschmeißen. Man kann ja auch 2-3 Tage das dann wieder verwenden. Mhm. Heutzutage, ja, früher war es vielleicht ein Problem. Wie wir wissen, hat es ja keine Kühlung gegeben. Heutzutage ist ja das zum Glück alles kein Problem mehr. Ja, apropos aufheben und nicht so lange haltbar. Natürlich ist ja damals passiert, dass Brot, Marmelade, mal schimmelig geworden ist oder auch andere Lebensmittel. Heutzutage wissen wir ja, der Schimmel in der Marmelade, wenn man da oben eine Schicht hat, die Ganglien nennen sich das, ziehen sich ja durch die Marmelade durch und das sollte man dann nicht mehr essen. Und das wird dementsprechend auch entsorgt. Wie ist man eigentlich damals damit umgegangen? Hat man das irgendwie noch weiterverwendet oder hat man das auch weggeschmissen? Also wir haben die obere Schicht weggegeben und haben es weitergegessen, weil darüber war man noch nicht informiert, wie schädlich das ist, also diese Schimmelbakterien, und das ist gegessen worden. Aber an sich, genauso beim Brot ist auch weggeschnitten worden, das haben die Schweine gekriegt oder die Händeln. und man hat es gegessen. Also selbst da ist es dann mehr oder weniger verwertet worden für jemand anderen. Auch da ist nichts entsorgt worden. Ja, es ist natürlich, kommt schon an, wie viel Schimmel. Ja. Wenn das Brot nicht schon blau ist, ja, dann würde ich das auch nicht mehr essen oder hätte es damals auch nicht gegessen. Aber so kleine Schimmelfleckerungen oder so, ja, das sind halt weggeschnitten worden. Ja, dann hat man vielleicht so einen Brotsterz gemacht, wo das Brot geschnitten worden ist, abgeröstet, Eier drüber. Und man hat es halt ein bisschen schön geredet, indem man gesagt hat, es ist schnell wieder verwertet. Da bleibt man gesund oder so. Ja. Obwohl das Gegenteil der Fall ist. Ja, aber ja. So schlimm kann es ja auch nicht gewesen sein, denke ich mir, sonst würden wir ja alle nicht mehr, da sitzen. Genau. Denke mal stark. Also ich denke, wenn es, wie die Lotte gesagt hat, wenn es sensorisch schon so hinüber gewesen wäre, das ist da dann eh keiner mehr. Also waren wirklich der Marmelade eine ganz dicke Schimmelschicht gewesen, weil ich nehme an, man hätte es auch damals entsorgt. Genau. Weil es mir die ganze Zeit schon ein bisschen im Kopf herumgeistert, die Frage Gewürze und Kräuter. Wie war das damals? Aber wenn ich heute so jetzt in Geschäft gehe, habe ich eine Vielzahl an Gewürzen. Ich kann viele frische Kräuter kaufen. Man kriegt auch beim Gärtner viel, das man sich selbst dann züchten kann. Wie war das eigentlich damals? Hat man da auch schon so eine Fülle gehabt oder war das wirklich nur auf ganz kleinen Rahmen beschränkt? Also wir Mädels, die da dabei waren bei dem Projekt, haben uns dann noch circa eine Stunde, nachdem der Nachmittag vorbei ist, gefragt, was eigentlich Macron ist. Das war so dieses Gewürz, das dauernd gefallen ist in Worte während des Nachmittags. Und wir haben das dann, wie man es heute so macht, gegoogelt. Ja, genau. Und es war Majoran und an das kann ich mich, das werde ich mich ewig erinnern und habe mittlerweile auch wieder zu Hause stehen. Ich persönlich bin ja großer Fan von Majoran, muss ich ja sagen. Majoranfleisch zum Beispiel, ein einfaches Gericht, aber ich persönlich esse es total gerne, weil dieser Majoran-Geschmack ist ja total gut. Oder in einer gerösteten Leber gehört ganz einfach an Majoran. Ja, richtig. So typische Gerichte, wo er dazugehört. Und das hat früher, ist es dann im Garten gewachsen, das hat man dann getrocknet. Wir haben da eh vorher besprochen, Kümmel hat man gehabt, den hat man auch im Garten gehabt, getrocknet. Lorbeerblätter, dann Krähen, Petersilie, Schnittlauch, das Liebstöckel. Und da kann ich mich erinnern, meine Tante, die hat immer für uns auch dann so eine Suppenwürze gemacht, die man dann im Winter verwendet hat. Und zwar hat die Karotten, Petersilwurzeln, Petersilie, Zeller, Liebstöckel, alles ganz klein geschnitten und eingesalzen. Und das ist in ein Glas gekommen und da hat man dann einen Löffel genommen, im Winter in die Suppe rein. Und das war dann eigentlich alles drinnen, der Suppenwürfel. Der heutige. Ja. Der Trend kommt übrigens wieder zurück, weil man sieht in einigen Läden, momentan eher so Bauernläden, eben diese, wie es ihr gerade beschrieben habt, Suppenwürfel unter Anführungszeichen. Also es kommt wieder zurück. Und von dem Podcast her, wenn man wissen will, wie man sowas selbst macht, dem empfehle ich den Hobbykoch-Podcast, weil der hat erst vor kurzem selbst eben diese Suppenpulver selbst gemacht. Den Link zur Folge gibt es dann in den Shownotes zur aktuellen Folge. Ja, vielleicht noch, ich habe gerade auch zum Schluss, wenn ihr so jeder von euch die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die Lehren oder einfach kurz, was euch dieses Projekt Kochen seinerzeit so gebracht hat, was habt ihr daraus für Lehren gezogen und kurz jeder mal ein bisschen drüber noch reden könnt, das wäre schön. Ja, gelehrt. Gelehrt sind wir sehr viel geworden. Oder eure Erfahrungen, was du gewonnen hast. Sehr viel Neues oder Neues, Altes erfahren und für mich selber, also ich koche persönlich sehr gerne und eigentlich auch fast jeden Tag, aber jetzt wieder bewusster und wieder mehr selber als vorher. Also ich habe eigentlich geglaubt, ich mache eh sehr viel selber, mich interessiert das auch alles sehr. Aber ich bin dann im Zuge des Projekts draufgekommen, es ist doch nicht so viel, was ich selber mache. Und ja, habe mir die letzten Wochen eigentlich wieder da gut gesteigert in dem Punkt. Also du kannst sagen, es hat dich nachhaltig beeinflusst. Ja. Schön. Wie war das bei dir, Lotte? Ich koche weiterhin noch immer gerne. Schön. Und ich habe auch sehr viele Tipps bekommen, auch von der Jugend, wie die gekocht hat. Mhm. Und auch von unseren Älteren, die die Stoßsuppe gemacht haben. Und irgendwann werde ich bestimmt in nächster Zeit oder vielleicht noch Ostern nächstes Jahr die Sonneneier dann machen, ja, die wir damals dann gekocht Bescheid, haben. Ja. Dann kommen alle Sonneneier, ja, genau, essen. Ja, für mich war einerseits interessant, diese ganzen alten Methoden und haltbar machen und so weiter. Und andererseits auch dieser Gedanke, mehr zu verwerten und weniger wegzuschmeißen. Mhm. Das war für mich so irgendwie die große Erkenntnis und was für mich sehr wertvoll ist. Wo ich jetzt auch ein bisschen mehr aufpasse, muss man das Brot jetzt wirklich wegschmeißen oder kann vielleicht nur was draus machen oder so. Okay. Also hat jeder mehr oder weniger davon schöne und positive Erfahrungen mitgenommen und hat eine schöne Zeit verbracht. Ja, ich glaube, es war wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, ich habe die Idee über den Ewald von dem berichtet, hat sehr gut gefunden. Dann haben wir uns gemeinsam gedacht und darum hört sich die Folge auch heute, dass wir mal eben über dieses Projekt und eben über Kochen wie damals mal eine Podcast-Folge darüber aufnehmen. Ja, und zu guter Letzt ist ja bei mir im Podcast immer üblich, ein kleines Rezept zu präsentieren. Und davor ja immer wieder die Rede in der Vorbereitung, auch jetzt gerade die Rede von den sauren Eiern war, würde ich vorschlagen, stellen wir mal in der heutigen Folge saure Eier vor. Saure Eier ist übrigens auch gleichzeitig eine super Resteverwertung, eben von Eiern, aber man kann natürlich auch extra dafür frische Eier kochen. So würde ich euch bitten, dass ihr mir kurz das Rezept, wie macht man saure Eier, vorstellt. Also ich habe zugeschaut der Frau Kämmel und die hat das sehr toll gemacht. Die hat zuerst einen Sud gekocht, Wasser mit sehr viel Suppengrün, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Salz, hat den intensiv lange kochen lassen. Dann hat sie eine Einbrin gemacht, hat mit diesem Sud aufgegossen, noch einmal gewürzt und einen Sauerrahm reingegeben und dann sind blättrig geschnittene Eier reingekommen. Und dazu hat es einen Semmelknödel gegeben. Und dieses Gericht soll angeblich immer der Renner gewesen sein nach Ostern, wo die Eier verwertet worden sind, die übrig geblieben sind von Osterhasen. Naja, das glaube ich, da hat man, ich kann mich selbst drin, wir haben sehr viele Ostereier gehabt und die haben wir irgendwie weg müssen. Meistens waren es noch irgendwie geditscht, nicht? Weil ja, man dann Eierbecken war und dann sind sie überhaupt sehr schnell zum Verwenden worden. Und darauf war natürlich das Rezept der sauren Eier eine gute Verwertungsmöglichkeit. Mhm. Dann bedanke ich mich bei euch dreien ganz herzlich fürs Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Es hat mir wirklich total viele Einblicke in das damalige Kochen gegeben. Ja, und dann bleibt mir nur mehr sagen, danke noch einmal und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Danke. So, jetzt sind wir wieder zurück im Gabelbissen-Studio. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Führen des Gesprächs. Und ich muss sagen, ich habe dabei durchaus viel Neues, Altes oder sagt man da Altes, Neues. Na egal, ich habe viel erfahren, wie man eigentlich damals gekocht hat etc. Es war echt ein spannendes Gespräch und ja, vielleicht können wir mal wieder was in der Richtung machen. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zu dem Thema geben, so könnt ihr uns die gerne schicken. Ich werde sie dann eventuell in einer der nächsten Folgen beantworten. Oder wenn viele Fragen kommen, können wir unter Umständen nochmal eine neue Folge machen. Wie ihr uns erreichen könnt, das erfahrt ihr im Abspann. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Bis zur nächsten, tja, dann bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.